Eine Veranstaltung zur Bildung des Beninischen Nationalen Gedenkkomitees für den Heerführer Kim Jong-il fand am 25. Oktober in Cotonou statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der Beninischen Freundschaftsgesellschaft, Es lebe Heerführer Kim Jong-il, des Beninischen Nationalen Soziologie-Studentenkomitees, der Beninischen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentengruppe und der Hochschule für Journalistik Cotonou teil. Die Teilnehmer verrichteten eine stille Andacht für Genossen Kim Jong-il. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 5. Todestag vom Genossen Kim Jong-il die Tätigkeiten für die Würdigung seines aufopferungsvollen Lebens aktiv zu entfalten.